Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt: Wie sage ich es meinen Eltern? Zum Beispiel, dass ich mein Studium abgebrochen habe oder dass ich todkrank bin oder dass meine Freundin eine Hure ist oder dass ich komplett pleite bin oder dass ich auswandern will. Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr vor euren Eltern verheimlicht? Und dass ihr aber eigentlich gerne sagen wollt und nicht genau wisst, wie sage ich es den Eltern? Wenn ihr gerne darüber reden wollt und mit mir beraten wollt, diskutieren wollt darüber, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Wie sage ich es meinen Eltern? Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Thomas und Thomas ist 35. Hallo Thomas. Hallo Domian. Thomas, schön, dass du da bist. Ja, welche Frage beschäftigt dich? Bezüglich der Eltern. Ich bin halt ziemlich schwer. Ich bin krebskrank und hab's halt das meinen Eltern noch nicht gesagt. Wie lange bist du schon erkrankt? Ein Jahr ungefähr. Ja. Ein Jahr. Was für ein Krebs ist das? Das ist ein Hautkrebs, der metastasiert hat und Metastasen gebildet hat und ja. Wie weit ist die Krankheit fortgeschritten? Also bisher noch nicht so weit. Also vielleicht habe ich Glück und ich komme da mit dem blauen Auge durch, aber das ist alles noch. Weil das ein sehr aggressiver Krebs ist und da kann halt schnell was hochkommen. Mhm. Hautkrebs ist ja ein großes Thema in unserer heutigen Zeit. Ja. Wie hast du das bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt? Ich hatte so eine Stelle am Körper und... Wo am Körper? Am Rücken. Am Rücken. Am Rücken. Und da hat ein Kollege von mir gesagt, hier, geh doch mal zum Arzt und so. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ging das ruckzuck. Wie sah diese Stelle denn aus? War die auffällig dunkel oder war die irgendwie... Genau. Das ist so eine erhabene, dunkle Stelle gewesen. Ja. Und die sah schon anders aus. Sah aus wie so ein Bluterguss, kann man sagen. Ach so, also schon heftig. Genau. Groß? Nee, groß nicht. Vielleicht 0,5 Millimeter im Durchmesser. Ah ja. Aber das Problem dabei ist, der war halt ziemlich tief und damit Anschluss an die Blutgefäße und Lymphgefäße und das ist immer das Gefährliche daran. Mhm. Also wenn der schön flach ist oder so, oder je früher der erkannt wird, umso besser ist das. Ja, ja. Hat alle zur Vorsorge gehen, ganz wichtig. Ja, unbedingt. Was hat man nun mit dir schon gemacht? Ich habe danach eine Therapie begonnen, so eine adjuvante Therapie mit Interferonen. Die musste ich aber dann abbrechen, weil ich die nicht so gut vertragen habe. Das ist ein Medikament? Genau. Mhm. Genau. Mhm. Und jetzt bin ich erstmal nur in der Beobachtungsphase, kann man sagen. Mhm. Du hast gesagt, es gibt schon Metastasen. Mhm. Sind die auf die Haut beschränkt oder sind auch andere Organe befallen? Nee, das war im Lymphsystem. Im Lymphsystem. Mhm. Mhm. Jetzt klackert gerade deine Leitung. Aber jetzt ist es wieder besser. Mhm. Also. Und du hast Sorge, deinen Eltern das zu sagen? Ja, also mein Vater ist halt schon älter. Ja. Wie alt ist dein Vater? 72, 72 ungefähr. Ist er selbst auch krank? Ja, auch. Ja, der hat einen schweren Hirnschlag hinter sich auch und ja, herzmäßig auch ein bisschen vorerkrankt. Und ja. Schweren Hirnschlag klingt ja schon sehr, sehr schlimm. Ja, ist er bettlägerig oder kann er... Nee. Er läuft noch rum, ja. Ja. Und die Mutter? Meine Stiefmutter ist das jetzt. Meine Mutter ist schon gestorben, das ist schon ist auch ein paar Jahre her, aber meine Stiefmutter halt. Aber die hängt auch ziemlich an mir und von daher ist das bei beiden problematisch. Weil meine Schwester, beziehungsweise mein Bruder, der ist halt vor 15 oder 20 Jahren halt an derselben Sache, wie ich jetzt habe, gestorben. Ach, dein Bruder, nicht der Schwester? Mein Bruder, ja. Mhm. An derselben Sache gestorben? Genau. Wie alt ist der? Da ist das zu spät entdeckt worden, hatte Metastasen, Hirnmetastasen und sonst alles andere auch. Ja. Wie alt ist dein Bruder geworden? 20, 24, 25. Was natürlich eine Katastrophe wahrscheinlich in der Familie damals war. Ja, klar, auf jeden Fall. Das heißt, du hast Angst, ihm jetzt genau. Oder den beiden älteren Leuten so große Angst erneut zu machen. Ja. Was sagen denn deine dich behandelnden Ärzte, wie die Chancen, wie die Genesungsaussichten sind? Muss man beobachten, ja. Also es ist halt, man muss engmaschig beobachten, alle halb Jahr komplette Kontrolle, das heißt Staging, ja, da wirst du so komplett durch die Radiologie durchgeschleust, CT, MRT und Ultraschalluntersuchungen, und da musst du halt einfach dranbleiben, wenn das ist. Chirurgisch dann entfernen oder was halt dann angesagt ist. Ja. Ich kann das nicht genau beurteilen. Wenn du sagst, die Lymphknoten oder Lymphsysteme waren betroffen, ist das schon ein ernstes und schlimmes Zeichen? Ja, gut, wenn es, das ist ja ein System durch den ganzen Körper durch. Ja. Wenn es in einer Stelle ist, dann kann es an ganz vielen anderen Stellen natürlich auch sein. Ja. Also, das ist schon alles sehr ernst zu nehmen. Ja, ja, klar. Ja. Schwieriges Problem. Ja. Schwieriges Problem, wenn der Vater so, so schwer krank war und vor allen Dingen mit dem Schock und dem Leid im, im Hintergrund. Ja. Wie hast du denn so bisher so überlegt, wie du vorgehen sollst? Also jetzt habe ich erst einmal für mich entschieden, dass ich sage, ich will es erstmal bei mir lassen. Ja? Und ich entscheide den Zeitpunkt, wann ich es ihm sagen will. Ja. Wann auch immer der sein wird. Ja. Ja. Aber ja. Natürlich ist das für mich jetzt auch eine Belastung, dass ich sage, sag ich es ihm, ist blöd, sage ich es ihm nicht, ist auch blöd, ja. Weil wenn ich es ihm sage, kann ich ihm nicht viel helfen, weil ich mit mir erstmal natürlich ja. Wer weiß es denn sonst noch aus der Familie oder überhaupt, wer weiß es sonst noch? Eigentlich ein paar Leute um mich rum, also nicht so viel aus der Familie weiß meine Tante, aber da ist keine Beziehung zwischen meiner Tante und meinem Vater. Ich finde deinen Vorschlag, den du gerade formuliert hast, eigentlich sehr richtig und auch sehr klug. Ja. Dass du dich einfach noch eine Weile beobachtest. Ja. Wir wollen natürlich alle von Herzen hoffen, dass du diese Erkrankung in den Griff bekommst. Sollte eine Verschlimmerung irgendwann eintreten, dann wäre der Zeitpunkt abzupassen, dass du es dann deinen Eltern erzählst. Aber jetzt vielleicht wirklich noch nicht. Ja, wenn das jetzt mal irgendwie eine schlimmere Ausprägung haben sollte, ja, sagen wir mal, Metastasen, wo man nicht mehr drankommt oder so, dann denke ich mir, dann könnte mir auch da keine Hilfe sein. Sicherlich keine Hilfe, aber denken wir mal den schlimmsten Fall. Ja. Dann wäre es vielleicht besser, wenn von deiner Seite aus ein Gespräch geführt würde zu einem entsprechenden Zeitpunkt, als wenn die alten Leute plötzlich wirklich ganz, ganz spontan vor diese Nachricht gestellt würden oder vor die Tatsachen gestellt würden. Von jemand anderem vielleicht sogar. Vielleicht, wenn es dir dann so schlecht ging, oder ich weiß es nicht. Vielleicht wäre dann der Zeitpunkt irgendwann doch richtig, dass du es sagen solltest. Ja, das wird halt sehr schwierig, ja. Weil mein Bruder halt an demselben, das war für uns an derselben Erkrankung gestorben, das war für uns ein ziemlicher Schock damals, ja. Wie ist das denn damals gelaufen? Hat dein Bruder das frühzeitig dann den Eltern gesagt? Nee. Also das ist damals auch eigentlich so recht blöd gelaufen, ja. Also wir wurden alle so ein bisschen im Unklaren gelassen, dass das nicht so letal ausgehen würde, aber das ist dann, ja, man war dann auch so gefangen in so einem, in so einer Lethargie, dass man alles gehofft hat und gehofft hat. Und das ist dann aber als schlimmer geworden und das war schon schlimm einfach. Ja. Ja, aber das meinte ich gerade, dass auf keinen Fall irgendwann dann so ein fürchterliches Gefühl des Unklaren dann entsteht. Mhm. Aber wir reden jetzt wirklich darüber, wenn es sich weiter schlimm entwickeln sollte, verschlechtern sollte. Die Entscheidung jetzt erstmal nichts zu sagen, finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, aber ich werde dann schon immer gedrängt, so ein bisschen vom Umfeld das zu sagen, aber... Ja, aber da muss man wirklich sehr vorsichtig sein und sehr mitfühlend auch sein, dass man nicht zu sehr belastet. Wir wollen ja hoffen, dass der Kelch an dir vorbeigeht und dann hättest du gerade dem kranken Vater noch so viel Angst bereitet und was wiederum für seine Gesundheit schlecht ist. Also ich glaube, der kann damit auch nicht umgehen. Ja? Der wird zusammenbrechen. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, innerlich wie äußerlich. Ja. Ja. Sie haben aber keinerlei Vermutungen oder irgendetwas. Man sieht es dir nicht so an. Nö, glaube ich nicht. Nee. Also so ein bisschen, glaube ich eigentlich nicht. Ja. Nee. Ich bin auch so mit Steps jetzt beschäftigt, mit den ganzen, mit ihrer Gesundheitsproblematik, dass das, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund ist. Ich glaube, was auf jeden Fall verhindert werden muss, dass, dass irgendjemand anderes Ihnen erzählt. Ja. Das geht jetzt, weil es ist eine gewisse Distanz dazwischen, auch von der Entfernung her. Ja. Dass das nicht rauskommt, das glaube ich schon. Ja. Also, wenn es irgendwann gesagt werden muss, dann solltest du es sagen. Ja. Aber. Habe ich natürlich Mods Bammel vor, ja. Weil das, das verstehe ich, Thomas, das ist völlig klar. Aber lass uns erstmal hoffen. Lass uns erstmal sagen, jetzt, so wie du es auch gerade formuliert hast, nach vorne gucken, in der Hoffnung, dass du das alles in den Griff bekommst und dass du wieder gesund wirst. Mhm. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ja, danke. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heißt heute Nacht, wie sage ich es meinen Eltern, wenn ihr etwas mit euch herumtragt, vielleicht etwas sehr Schwerwiegendes, ja, was man auch nicht so ganz leicht und ganz einfach entscheiden kann, was ihr aber irgendwie vielleicht euren Eltern sagen wollt oder solltet, ihr aber nicht wisst, wie ihr das tun sollt und ja, im Prinzip damit beschäftigt seid und gerne mit mir darüber reden möchtet, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in eure Mail eure Telefonnummer mit rein und schreibt die Mail bitte nicht zu lang, dann können die Kollegen im Hintergrund schneller reagieren. So, jetzt geht's weiter mit Andreas und Andreas ist 24. Andreas, hallo. Ja, hallihallo. Hallo Andreas. Ja, also ich habe meinen Eltern genau genommen auch etwas zu beichten. Mhm. Und zwar, ich habe Schulden. Mhm. Insgesamt über 200.000 Euro. Über 200.000 Euro? 200.000 Euro, ja. Wie sind die denn entstanden? Gleich mal dazwischen gefragt. Also es sind großteils Steuerschulden, Sachen, Bußgelder von Behörden und diverse andere Sachen. Aber du bist 24, da hast du schon Steuerschulden von 200.000. Wie entstehen denn Steuerschulden in deinem Alter von der Höhe? Ja, also es fing bei mir vor circa 7 Jahren an. Ich habe damals bin ich noch zur Schule gegangen. Mhm. Und da hat sich das bei mir dann bemerkbar gemacht letztlich, dass es bei mir irgendwann anfing, dass ich einfach meine Pflichten, die ich hatte, nicht mehr tun konnte. Da warst du 17. Da war ich 17. Ja. Deine Pflichten, was heißt das? Egal, was ich machen sollte, sei es zur Schule gehen, Hausaufgaben, alles, wurde alles zum unüberwindbaren Hindernis, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt war, darüber nachzudenken, wie ich etwas machen soll, als es dann wirklich zu machen. Das hat dann darin geendet, dass ich die Schule komplett geschmissen habe, dass ich von der Schule geflogen bin. Ja. Ich bin daraufhin dann habe ein Jobangebot bekommen aus dem Ausland. Hm. Bin daraufhin ins Ausland gegangen, hat natürlich nicht allzu lange gehalten. Weil was war das für ein Jobangebot? Das war ein Jobangebot aus der IT-Branche. Also ich bin, seit ich sehr, sehr jung war, schon relativ aktiv gewesen. Achso, das heißt, du hattest sogar mit deinen 17 Jahren und obwohl du Schulabbrecher warst, einen gewissen Namen in der Szene. Genau. Achso, genau. Da hast du ein Angebot bekommen. Da habe ich ein Angebot bekommen. Und diese Angebote waren wahrscheinlich verbunden auch mit viel Kohle, ne? Oder? Die waren auch verbunden mit sehr viel Kohle, ja. Also ich habe eigentlich richtig gut verdient. Das hast du im Ausland verdient, das Geld? Das habe ich im Ausland verdient, bin dann ausgewandert. Mhm. Teilweise auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, in der Hoffnung, dass das besser wird, wenn ich hier einfach weg bin. Mhm. Ich war hier nicht wirklich glücklich in der Umgebung, aber ja. So, wie lange warst du im Ausland? Im Ausland war ich insgesamt 6 Jahre. 6 Jahre, also bis vor gar nicht so langer Zeit. Ja, also den Job dort hatte ich insgesamt 3 oder 4 Monate. Danach wurde ich gekündigt aus demselben Problem, wieso es auch mit meiner Schule zu Ende ging. Und daraufhin habe ich den Fehler gemacht, mich selbstständig zu machen. Im Ausland? Im Ausland, ja. Also das heißt, jetzt bin ich immer noch ganz gespannt auf diese 200.000 Euro. Hast du die jetzt im Ausland, diese Schulden? Schulden habe ich im Ausland, ja. Das ist das zweite Problem. Ich bin de facto flüchtig. Ach so. In welchem Land hast du diese Schulden? Das war in Österreich. Das ist ja nicht so weit weg. Da kriegt man dich nicht? Ich weiß nicht, ob man mich bekommt. Also. Ach so, du bist ein Steuerflüchtling. Ich bin de facto Flüchtling, ja. Ich bin nachts einfach abgehauen, weil ich diesen permanenten Gedanken nicht mehr ertragen konnte, dass am nächsten Tag der... Das heißt, du hast... Bankvollzieher vor der Türe steht und bin abgehauen. Verstehe. Du hast also diese 200.000 Euro an der Backe, hast die Sorge, wie beichte ich das meinen Eltern, und du hast eine Straftat begangen. Ja, also mehrere sogar. Also de facto Insolvenzverschleppung, diverse andere Delikte. Also wirtschaftliche Straftaten. Ja. Und man hat noch nie versucht, dich irgendwie zu kontaktieren, zu verhaften, die deutsche Polizei? Also die deutsche Polizei nicht. Ich weiß, dass in Österreich mit den Firmen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, während meiner Zeit, in der ich selbstständig war, sind diverse Fändungsbescheide eingetroffen, sodass de facto alles, was ich in irgendeiner Form verdient hätte, direkt... Bist du jetzt... Ja. Und ja, und derweil halte ich mich halt über Wasser mit Schwarzarbeit de facto. Also es gibt für Freelancer mit meinen Qualifikationen durchaus den einen oder anderen Job online, das heißt, den man übernehmen kann. Und ja. Du lebst quasi so undercover im Moment. Ich lebe komplett undercover. Ich habe keinerlei Versicherung. Du bist auch nirgendwo gemeldet? Ich bin nirgendwo gemeldet, nein. Mensch, und lebst du denn in der Nähe von deinen Eltern? Ich wohne de facto in der Nähe meiner Eltern, ja. Aber eine Wohnung hast du? Ich habe eine Wohnung, die ich mehr oder weniger über einen ehemaligen Schulkameraden, die Wohnung steht de facto leer. Ja. Der kann nicht so lange wohnen, bis er einen neuen Vermieter gefunden hat für diese Wohnung derweil. Ja. Also niemand würde dich in dieser Wohnung vermuten? Ich würde de facto hier niemand finden. Was sagst du denn deinen Eltern, wie du lebst und von was du lebst? Ja, de facto rede ich eigentlich nur sehr, sehr selten mit ihnen. Das Problem ist halt... Aber die fragen doch bestimmt. Junge, was machst du? Ja klar, aber meine Eltern sind mittlerweile auch schon relativ alt. Also die sind beide weit über 60. Und wenn man denen dann sagt, ich arbeite, mache irgendwas am Computer, dann... Ach so, die fragen... Schalten sie dann relativ schnell ab und sagen sie, ja, der Junge macht das schon. Und ach so, also sie wittern gar nicht, dass also da weiß was faul ist. Das weiß niemand. Deine Redaktion und die Leute, die zuhören, sind die Einzigen, die es wissen, de facto. Mensch, Andreas, da hast du dich aber reingeritten. Ja, und das Problem ist, wenn ich da raus will, werden meine Eltern es zwangsläufig mitbekommen, ja. Also ich kann es nicht verhindern, sie werden es erfahren. Du kannst es nicht verhindern? Also, die werden es erfahren, ja. Wenn ich dort raus will, sprich, wenn ich mich stelle oder ähnliches, werden meine Eltern es zwangsläufig erfahren. Ja. Diese 200.000 Euro. Ich vermute mal, dass das eine Schätzsumme ist. Vielleicht ist es sogar... Nein, ich weiß das sogar relativ genau. Es sind 188.000 Euro. Ah ja. Sind das ausnahmslos Steuerschulden? Oder das sind ausnahmslos Steuerschulden. Die du dem österreichischen Staat schuldest? Genau. Mhm. Ich habe halt angefangen, mich dann selbstständig zu machen, weil ich gesehen habe, okay, wenn ich irgendwo anders arbeite, wenn ich raus muss den Tag über, das funktioniert nicht. Hab dann über 5 Jahre mein Haus nicht verlassen, also meine Wohnung in Österreich nicht verlassen. Ach. Und habe eigentlich nur vor mich hingearbeitet. Ich habe richtig gutes Geld verdient. Das wollte ich gerade sagen. Wenn man so viel Steuerschulden hat man ja auch richtig viel Kohle verdient. Wo ist die Kohle? Ich habe richtig gut Geld verdient. Um ehrlich zu sein, die ersten 2 Jahre, ich war unheimlich sparsam. Ich habe immer gehofft, du schaffst es. Ja. Mhm. Irgendeinen Tag gehst du dann raus, gehst zum Steuerberater, der holt dich da raus, weil de facto... ist es kein Problem, wenn man eine Steuererklärung mal ein oder zwei Jahre später abgibt. Man zahlt ein bisschen Strafe, aber das okay. ist an sich nicht ein Problem. Meine Frage war, wo sind die Gewinne? Ja, ich habe dann nach 2 Jahren habe ich es dann letztlich aufgegeben, dass ich es jemals schaffen werde und habe alles verschenkt. Du hast alles verschenkt? Ich habe es verschenkt. Wem? Ich habe meiner damaligen Ex-Freundin unglaublich viel Geld geschenkt, damit sie verreisen kann und ähnliches. Ich habe irgendwelchen fremden Leuten Tausende von Euro geschenkt. Warum? Warum? Ja. Du hättest das Geld gehabt, quasi diese Schulden zu bezahlen in Österreich und hast das nicht getan. Ich habe es nicht getan. Warum? Das ist schwer zu erklären irgendwie. Letztlich habe ich das Geld, und was ich eigentlich wollte, ich immer nur so einfach nur so vor mich hinarbeiten, ja, weil das hat mir Spaß gemacht, das fand ich schön. Und ich habe das Geld immer so als Fluch gesehen, weil mit diesem Geld immer diese ganzen Geschichten kamen, dass man sich darum kümmern muss, um irgendwelche Ämter, um alle möglichen Sachen. Und, ja. Okay, aber du bist doch clever genug, um zu wissen, damals auch zu wissen, wenn du diese Schulden nicht bezahlst, gerätst du in Teufelsküche. Ja, ich habe das permanent gewusst. Ich habe sogar an dem Tag gewusst, als ich mein Gewerbe angemeldet habe, dass es jetzt in, das war's jetzt, ja. Also jetzt bist du im Arsch. Also ist das ein komplett irrationaler Akt das gewesen, war, dass du das verschenkt hast, das ja, Geld? Ja, es war komplett, also... Wie viel Geld hast du denn verschenkt? Also insgesamt, ja, also ich habe im Monat circa 900 Euro für mich selbst verbraucht, also Miete und ähnliches. Mhm. Und ich habe insgesamt in den Jahren, insgesamt, also in den 5 Jahren jetzt circa 700.000 Euro Umsatz gehabt. Und ja, habe... Okay, dann wie viel verschenkt? Sag mal eine Zahl. Ja, müsste man, ja, so 400.000, 500.000. Unfassbar, also ich kapiere das nicht. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe es, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ich kapiere es nicht. Du hast alles dir ruiniert und... Einfach nur kompletter Selbstzerstörungstrip, wo das Ziel einfach nur war, mich so weit reinzureiten. Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, du hättest gut und locker deine Steuerschulden bezahlen können und hättest immer noch Kohle für dich gehabt. Naja. So, pass mal auf. Jetzt haben wir uns so lange unterhalten und haben so die Fakten mal, grob die Fakten auf den Tisch gelegt. Jetzt sage ich dir ganz eindringlich etwas, was ich glaube, was absolut notwendig ist. Du musst dich der Polizei stellen. Du musst dich der Polizei stellen, möglichst noch nach unserem Telefonat heute Nacht. Das ist der einzige Weg, der allereinzigste Weg, den du gehen kannst. Alles andere endet in einer noch weitaus größeren Katastrophe, vielleicht auch für dich menschlichen Katastrophe. Da sind die Eltern jetzt erstmal, ja, das ist natürlich auch ein großes Problem. Aber das Hauptproblem ist, dass du dich stellen musst. Ja. Was bleibt dir anderes übrig? Die Erkenntnis bin ich letztlich auch schon gekommen. Ja. Ich weiß nicht, ich lebe de facto so, ich habe de facto permanent meine Tasche gepackt, dass falls ich irgendetwas mitbekomme, dass ich möglichst schnell weg sein kann. Ja, das ist doch kein Leben und das ist keine Zukunft. Du scheinst ja ein cleverer Kerl zu sein, wenn du da mit deinen jungen Jahren da so ein Ding hochgezogen hast und so viel Umsatz gemacht hast. Dann ist das eine Schande, wenn das jetzt alles, wenn du komplett in die Kriminalität abgleitest und du hängst schon voll in der Kriminalität drin im Moment. Ich häng da schon ziemlich weit drin, ja. Aber wenn du dich jetzt freiwillig stellst, macht das immer einen guten Eindruck bei allen Behörden, das weißt du. Ja. So, und wenn du jetzt offensiv bist, wirst du für deine Fehler büßen und bezahlen müssen, das ist völlig klar. Aber du wirst nochmal eine Chance kriegen, du bist erst 24 Jahre alt. Wenn du jetzt aber weiter abhaust und auf der Flucht bist und weiß ich, was alles noch anstellst, wird die Spirale für dich immer, immer enger und es geht immer tiefer rein in den Sumpf. Ja, das ist mir auch klar, weil mir ist das rational alles bewusst, aber es gibt immer eine Differenz zwischen dem, was ich denke und dem, was ich tue. Also es klingt vielleicht ein bisschen komisch. Also ja, das ist dein großes... Ich weiß, dass es falsch ist. Also ich habe damals schon gewusst, dass es falsch ist, überhaupt das Gewerbe anzumelden, weil ich ganz genau wusste, dass ich nicht in der Lage sein werde, mich also um diese ganzen Dinge zu kümmern. Mhm. Mir ist schon klar, dass das einhergeht mit einer gravierenden psychischen Schieflage. Ich sag's mal so. Ich meine, ja, das ist jetzt nicht böse, das missverstehe ich. Nein, also ich sehe das ja selbst auch so, dass ich da alleine schon Hilfe bräuchte. Aber de facto bin ich ja jetzt sogar an einem Punkt, wo ich diese Hilfe gar nicht bekommen könnte. Weil ja, das muss alles hier einhergehen. Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass du dich bei den Behörden meldest. Melde dich bei irgendeiner deutschen Polizei heute Nacht noch. Darüber hinaus musst du natürlich auch sehen, dass du eine psychologische Betreuung bekommst. Denn irgendwas ist ja nun gravierend ja, falsch. Ich möchte, dass wir das im Hintergrund jetzt noch weiter beraten. Hm. Wirst du dich heute noch stellen? Na, also ich Andreas, wenn dann sofort. Jetzt gibt es gar nichts mehr zu überlegen. Mach es sofort. Du kannst letztendlich nur gewinnen dadurch. Hm. Du hast einen irren Fehler begangen, ja. Aber du machst einen noch viel größeren Fehler, wenn du das jetzt weiter laufen lässt. Ja. Das wissen wir alle, dass wenn sich ein Straftäter stellt, dass er natürlich von Seiten der Behörden und des Gerichtes, dass das ein Pluspunkt ist. Hm. Ja, dann werde ich das wohl machen, ja. So, jetzt leg's aber erstmal bitte auf und wir rufen dich nochmal an und alles Weitere dann im Hintergrund. Und Weißt du, mir ist das ja auch schon klar, dass durch die Tatsache, dass du dich hier bei mir meldest, dass dir das Wasser bis zum Halse steht. Und ja, dir war ja auch klar, dass ich dir das sagen werde. Ja, natürlich. Also das ist auch genau das, was ich hören wollte, de facto, ja. Also ich habe mir da keine Vorstellung gemacht, dass du jetzt sagst, oh ja, du Arme oder so, sondern das war mir schon klar, dass das kommt. Und das ist auch genau das, was ich hören wollte, deshalb habe ich auch angerufen. Ja. Ja, okay, gut. So, also ich wünsche dir, ja, dass du jetzt gut durch die harte Zeit kommst, die vor dir steht. Ja. Aber du hast auch schon eine harte Zeit hinter dir. Ja. Die war ja nur auch nicht schön. Und dass du aus all dem lernst und vor allen Dingen, dass man dir auch psychologisch auch wird helfen können. So, den ersten Ansatz gibt es jetzt erstmal, du legst auf und wir rufen dich zurück und du weißt, was du zu tun hast. Okay, ja, ja, dann danke schön, gell? Andreas, alles Gute. Ja, dann mach's gut, tschüss. Auf Wiederhören. Das ist aber ein Fall. Das ist aber ein Fall. Sowas habe ich auch noch nie gehört. Das habe ich noch niemals hier in dieser Sendung gehört. Unser Thema heißt, wie sage ich es meinen Eltern? Wenn ihr etwas mit euch herumtragt, was ihr gerne euren Eltern sagen wollt oder vielleicht auch nicht gerne, aber irgendwie zwiegespalten seid, weil ihr denkt, das müsste ich eigentlich meinen Eltern sagen, aber ihr wisst nicht wie, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt begrüße ich jemanden, da muss ich mal ein bisschen stottern, wie ich den Namen richtig ausspreche. Budimir, stimmt das? Das stimmt offensichtlich nicht, weil die Person sich nicht angesprochen fühlt. Hallo? Ja, hallo? Budimir, ist das richtig? Ja, genau, Domian. Das ist schön. Was ist das für ein Name? Das ist ein serbischer Name. Ein serbischer Name? Ja. Ah, siehst du, habe ich noch nie gehört. Budimir, schön, dass du da bist. 41 Jahre bist du alt. Genau. Was ist es bei dir, was du deinen Eltern vielleicht sagen würdest wollen, aber nicht so richtig weißt wie? Also, meinen Eltern nicht direkt, sondern meiner Mutter. Mhm. Und zwar, die liegt im Sterben. Ja. Die weiß aber nichts davon. Sie weiß nichts davon? Nee, die weiß absolut nichts davon. Sie liegt in Stuttgart in dem Marienhospital. Ja. Sie ist schwer krank. Ja, sehr schwer krank. Also ich fange am besten von vorne an. Sie hatte vor ungefähr 20 Jahren hatte sie eine Brustkrebsoperation gehabt. Mhm. Sie hat auch eine Hämo gehabt und alles Mögliche. Ne? Was hat sie gehabt? Chemotherapie. Chemotherapie, ja. Mhm. Und ja, nach 7 Jahren der Kontrolle hieß es, ja, das ist okay, das alles, sicherlich verheilt ist es nicht, aber ist okay, sie braucht nicht so mehr arg zur Kontrolle kommen. Mhm. Und vor kurzem ist sie drunten in Serbien gestürzt und hat sich an der Wirbelsäule verletzt und hat einen Riss dadurch bekommen. Das ist auch höllisch Schmerz, ne? Ja. Schmerzen sind höllisch. Ja. Und die kam dann wieder hierher zurück nach Deutschland. Die waren vielleicht einen Tag waren die da. Und dann haben wir sie ins Krankenhaus gebracht. Ja. Ne? Ja. Und durch viele Behandlungen, radiologische, also Computertomographie und Kernspintomographie und alles Mögliche, die haben nicht herausgefunden, von wo das kommt. Zumal, dass sie auch sehr viel Blut verliert hat. Die, die wussten nicht, wo das Blut hingeflossen ist. Sie hat auch Blut bekommen und alles Mögliche, ne? Aber ist immer wieder weggegangen. Und dann haben die sich entschlossen, den Rückenmark zu kontrollieren. Ja. Und der ist voll befallen mit Krebs. Ah ja. Mhm. Ja? Mhm. Und es besteht definitiv keine Hoffnung. Und diese Diagnose haben die Ärzte dir gesagt, ihr nicht? Ihr nicht, ja. Ihr nicht. Wir haben darauf bestanden, es ihr nicht zu sagen. Die Ärzte haben darauf bestanden, es ihr... Nein, nein, wir. Also, ach so, ich verstehe. Meine Geschwister und ich. Ja. Versteht deine Mutter Deutsch? Ja. Ja. Jetzt liegt deine Mutter, also wie viele Geschwister seid ihr? Drei. Drei. Die Mutter liegt hundertprozentig unheilbar krank im Krankenhaus. Genau. Ist sie ansprechbar noch? Ja, sie ist ansprechbar, aber also von, sagen wir mal, in 10 Minuten hat sie vielleicht zwei Minuten Blackout. Also bei uns, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob Sie das auch schon gehört haben, bei uns in Serbien oder überhaupt im orthodoxen Glauben ist es ein bisschen so komisch. Man, sie sieht, sie spricht zum Beispiel mit ihrem Vater, der schon längst gestorben ist. Und so, ne? Und sieht vielleicht Dinge, die wir auch nicht sehen. Hat das mit dem Glauben zu tun oder ist es einfach schon ein Zeichen Ihres sehr ernsten und sehr schwerwiegenden Zustandes? Das ist ein Zeichen des sehr schwerwiegenden Zustandes. Hat sie denn in den letzten Tagen oder Wochen nicht ein einziges Mal gefragt, was ist mit mir? Ja, hat sie gefragt. Die hat sich gefragt, was ist mit mir, aber die tendiert immer zurück auf den Sturz, weil die war bewusstlos 10 Minuten lang. Ja. Es war keiner im Haus. Und und seitdem kann sie auch nichts essen und gar nichts. Und wir haben vor kurzem, am 27. Oktober, so eine Feier gehabt, so einen Namenstag. Mhm. Und da hat sie mir einfach gesagt, du, alles schön und gut, aber warum kann ich nicht essen? Ich habe keinen Appetit. Wenn sie euch, die Kinder oder dich, den Sohn, gefragt hat, was ist eigentlich mit mir los? Wie ernst ist es? Was hast du ihr geantwortet? Es kam nicht so weit. Also nichts, weil ich habe, wie gesagt, ich halte es auch jetzt noch für richtig, die nicht so zu stressen, weil ich meine, wenn man einen Menschen sagt, dass er bald stirbt, ist es nicht, denke ich mal. Ja, das kann man nicht so einfach sagen. Deswegen, ich wundere mich so, wenn deine Mutter hat ja dann doch sehr ausgiebige Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen. Ja. So eigentlich jeder normale Mensch fragt dann ja, was ist denn jetzt bei dem Kernspinnen oder bei der Computertomographie oder bei der Rückenmarksuntersuchung, was ist dabei herausgekommen? Hat sie das nicht getan? Ja, doch, aber... Was habt ihr dann geantwortet? Sie glaubt immer noch, dass es nur der Riss ist. Ja, aber was hast du ihr geantwortet, wenn sie gefragt hat? Ich habe mir zum Beispiel geantwortet, ja, alles ist in Ordnung, es ist dein Riss, und zumal sie jetzt auch noch eine Lungenembolie dazu bekommen hat. Und also, ja, du hast letztendlich... Wir trösten sie einfach nur. Du, bitte? Wir trösten sie einfach nur. Ja, aber du hast sie auch belogen. Ja, genau. Ich finde, das ist ein sehr schweres Problem. Ja, das ist ein Problem. Man kann ja der Meinung sein, dass wenn ein Mensch fragt, was ist mit mir, wenn er schwer krank ist, wenn er das so klar fragt, dass man ihm auch die Wahrheit sagen muss, um ihm auch die Chance zu geben, dass er sich darauf einrichtet, dass er das Leben verlassen muss. Ich weiß, es gibt natürlich auch die andere Variante, dass man vielleicht jemanden schonen möchte. Manchmal, meistens ist aber dieses Schonen wollen, das ist auch die Angst der Angehörigen, die Wahrheit auszusprechen. Genau. Aber was mich wundert, die hat zum Beispiel gestern höllische Schmerzen gehabt, gestern Abend. Mhm. Und da kam ihr Bruder aus Düsseldorf und sobald er reingekommen ist im Zimmer, hat sie sich verstellt, das ist abnormal. Also die hat sich verstellt, wie als ob sie kerngesund war. Vielleicht denkt sie ja auch noch, dass ihr auch nicht wisst, was los ist. Und versucht dann irgendwie besonders tapfer zu sein, um euch nicht zu belasten. Vielleicht spürt sie in sich schon längst, dass sie schwerst erkrankt ist. Genau, weil die hat auch letztens gesagt, ja, es geht dem Ende zu. Das hat sie gesagt? Ja. Und was hast du darauf geantwortet? Ich hab nur gefragt, ja, woher weißt du das? Hat sie gesagt, ja, ich habe ja genug miterlebt und anderen Sterbenden zugeguckt. Siehst du, dann weiß sie es. Ja. Dann weiß sie es. Dann weiß sie es und sie spürt es. Spürt es, ja. Vielleicht wäre es sogar für sie erleichternd, wenn sie davon ausgehen könnte, dass ihr es auch wisst, dass sie sich nicht mehr anstrengen muss für euch und vor euch. Mhm. Ja. Also wie gesagt, weißt du, lass mich einen Satz sagen. Wenn deine Mutter so einen Satz sagt, ich werde wohl sterben, ja, dann darfst du auf keinen Fall sagen, nein, Mutter, du wirst nicht sterben. Mhm. In der jetzigen Situation. Mhm. Dann darfst du höchstens nichts sagen. Ja. Ja. Sonst bringst du sie in einen furchtbaren Konflikt. Ja, und da hast du recht. Ich glaube, dass das eine große Belastung für sie ist. Vielleicht kann sie, ich weiß es nicht, das ist sehr, sehr schwer, da von außen zu sprechen. Vielleicht kann ein Mensch einfacher gehen und sterben, wenn er spürt, dass die Angehörigen im Sterben bei ihr sind, bei der Person sind. Also das ist, es ist so, heute zum Beispiel, ich konnte nicht gehen, weil ich denke mir immer, ich möchte so in der Erinnerung behalten, wie ich sie das letzte Mal gesehen habe, aber irgendetwas drängt mich dazu. Ich muss, das ist immerhin meine Mutter und ich. Nein, du musst da hingehen. Ja, du darfst sie nicht nur schön und gesund in Erinnerung haben. Das ist auch ein Teil ihres Lebens, das Ende ihres Lebens. Und diese Ehre und diesen Dienst musst du ihr erweisen, dass du als liebender Sohn da bist. Auch wenn sie jetzt nicht mehr schön aussieht oder wenn sie... Nee, um Gottes Willen, also... Leidend ist, oder? Ja. Ja, also die sieht ganz normal aus. Heute zum Beispiel, die sitzen alle da, meine Frau und meine Schwestern, alle sitzen alle mit ihr draußen und trinken Kaffee und so. Mhm. Und dann guckt sie irgendwo und meine Schwester fragt sie... Mama, wo guckst du gerade? Die sagt einfach, ach, mir fehlt irgendetwas. Irgendetwas fehlt hier. Ne? Mhm. Und da hat sie gemeint, ja, ich möchte meine beiden Enkelkinder sehen. Ich möchte mit denen Kuchen essen. Mhm. Die fehlen mir. Ja, ne? dann schnell die Enkelkinder holen und Kuchen essen, solange es noch geht. Das machen wir auch. Das machen wir auch auf jeden Fall. Also zumal die gar keinen Appetit hat, also die kann gar nichts mehr essen. Das ist, weißt du, Budimir, also, vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt überschritten, wo diese klaren Worte nochmal gesagt werden müssen. Mutter, du wirst sterben. Sie weiß es ja. Signalisiere ihr doch ganz einfach durch auch ohne Worte kann man das ja signalisieren. Ich weiß Bescheid, Mama, aber ich bin bei dir. Ja. Also wir sind wirklich auch bei ihr. Das ist hundertprozentig. Also wie gesagt, ich kann das noch nicht, aber mein Bruder und meine Schwester, die beten jeden Morgen, dass sie sich nicht quält, sondern wirklich selig ruhig die Augen zumacht und nicht mehr aufwacht. Mhm. Das wünschen wir uns alle normal. Das sind sehr gequält, ne? Ja, das sind sehr schwere Zeiten jetzt für euch. Ja. Für ja. alle. Für die Mutter und für euch natürlich auch. Genau. Sei so oft und so viel bei ihr und sei einfach da. Und tu ihr Gutes und erfüll ihr jeden Wunsch. Das machen wir auch. Tja. Mein Lieber, für dich und deine Familie von Herzen sehr viel Kraft und alles Gute. Danke, Domian, du hast mir geholfen. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Hier ist Caroline. Caroline ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Caroline. Guten Morgen, Domian. Caroline, unsere Sendung heißt Wie sage ich es meinen Eltern? Ja, genau genommen, wie sage ich meinem Vater? Ja, was ist das? Dass ich seit einem halben Jahr wieder Kontakt mit meiner Mutter habe. Und die Eltern sind seit langem getrennt? Ja, seit ich 6 bin. Seit du 6 bist? Mhm. War das eine schlimme und schwere Trennung damals? Oh ja, es war ein furchtbarer Rosenkrieg. Also angeblich, ich weiß überhaupt keine Fakten darüber, aber angeblich hat meine Mutter meinen Vater jahrelang betrogen und ist dann schließlich ausgezogen, hat mich quasi entführt, also wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion weggegangen. Allerdings glaube ich inzwischen mehr meiner Mutter. Mein Vater ist schwer alkoholkrank und sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten mit ihm. Du bist dann bei dem Vater aufgewachsen? Ich bin beim Vater aufgewachsen. Obwohl sie dich entführt hat, aber dann hat sie dich wieder abgestellt bei ihm oder wie? Ja, sie hat wieder geheiratet und mich quasi abgestellt, genau. Was ja auch schlimm ist, ne, für ein Kind, oder? Was sehr schlimm war, ja. Und was mich auch dazu bewogen hat, immer meinem Vater zu glauben, wenn es um meine Mutter ging. Und all die Jahre hast du dann auch von deiner Seite aus überhaupt gar keine Lust gehabt auf Kontakt mit der Mutter? Nein, nein. Wie also, und durch wen ist denn dieser Kontakt jetzt vor anderthalb Jahren wieder entstanden? Ja, wie gesagt, mein Vater ist schwer alkoholkrank. Mhm. Und als ich wirklich an dem Punkt war, dass ich im Schlafzimmer auf dem Boden gekauert habe und nur noch geweint habe, hat eine gute Freundin, die meine Mutter noch kannte, den Kontakt wiederhergestellt. Mhm. Hat sie also einfach angerufen und gesagt, deine Tochter braucht deine Hilfe. Und meine Mutter hat mich einfach mit offenen Armen wieder empfangen, hat mich dann angerufen und gefragt, wo ich wohne. Und witzigerweise wohne ich ungefähr 600 Meter Luftlinie von ihr. Ach, das ist ja verrückt. Ja, ja, gut, sie wusste das ja nicht. Ich wusste das ja nur. Ach so, kanntest du sie denn vom Sehen? Ich kannte sie vom Sehen. Das heißt, die ist ja dann immer wieder mal über den Weg gelaufen auch? Sie ist mir hin und wieder über den Weg gelaufen, aber ich habe sichergestellt, dass ich ihr quasi nicht über den Weg laufe, dass sie mich also nicht sieht, ja. Hätte sie dich denn erkannt als erwachsene Frau? Ich denke schon, ja. Ja? Ja. Aber wenn man 600 Meter nebeneinander wohnt, dann begegnet man sich doch im Laufe der Jahre. Wie viele Jahre habt ihr so eng beieinander gewohnt? Ungefähr eins. Ah. Also ich bin zwischendurch im Ausland gewesen, habe im Ausland studiert. Ah, verstehe. Mhm. Und bin dann zurückgezogen. Ja, das war ungefähr ein Jahr, ja. Hat deine Mutter dir erklärt, warum sie nie die Initiative ergriffen hat, wieder Kontakt zu dir aufzunehmen? Sie hat die Initiative ergriffen. Also sie hat an mich geschrieben über meinen Vater, weil sie ja meine Adresse gar nicht kannte. Ja. Und der hat es einfach dann verschwinden lassen, zu Karten, zu Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter. Das heißt, du bist im Moment, nachdem du jetzt eingehend mit deiner Mutter sprichst oder Kontakt hast, ja, der Auffassung, dass sie mehr im Recht ist als er? Ja, wenn du die ganze einfach das Gleiche mit ihm durch wie ich jetzt. Mhm. Und das ist mir jahrelang einfach nicht aufgefallen. Ich habe ihr jahrelang furchtbar Unrecht getan. Also das Gleiche mit ihm durch heißt hauptsächlich all die Probleme, die mit dem Alkoholismus verbunden sind. Ja, ja. Mhm. Er ist mit sich selbst einfach, kommt er nicht klar und macht deswegen alle Leute um ihn herum nieder. Hat er dich denn in den Jahren gut behandelt? Also er hat mich nie geschlagen oder so, keinesfalls. Ja, ja, gut, das ist das Mindeste. Ja. Ist er sonst auch ein guter Vater gewesen für dich? Er hat mich großgezogen, alleine, und ich würde sagen, er ist ein guter Vater, aber er hat diese Tendenz zur Entwertung. Also du bist der Fluch meines Lebens, sind so Sätze, die ich häufig gehört habe. Du bist schlimmer als deine Mutter und die hat mich ruiniert und du treibst mich in den Selbstmord. Er hat mir immer wieder detailliert beschrieben, wie er mich umbringen würde, meinetwegen. Er säuft nur meinetwegen. Das ist schon sehr dramatisch, finde ich. Ja, ich bin deswegen in die Magersucht abgerutscht und habe also ein Jahr in Kliniken verbracht, deswegen, ja. Wie sieht denn dein Kontakt heute zu dem Vater aus? Wieder besser. Wieder besser, ja. Mhm. Ich weiß, dass er es immer nur gut mit mir gemeint hat. Mhm. Aber ob ich jemanden versehentlich verletze und versehentlich umbringe oder absichtlich, das Resultat ist letztendlich ja das Gleiche. Letztendlich, ja. Ja, so muss man das sehen. Mhm. Ganz genau. Dann leidet er seit so vielen Jahren an Alkoholismus. Ja. Damals schon, als er mit deiner Mutter zusammen war. Ja. Hat er deine Mutter geschlagen? Weiß ich nicht. Sie möchte sich dazu nicht äußern. Aber für deine Mutter war es eine schlimme Zeit. Auf jeden Fall. Und daher ist sie dann auch fremdgegangen und ist, ja. Sie sagt, sie hat einfach jemanden gesucht oder verschiedene Leute gesucht, die ihr mal etwas Positives über sie gesagt haben. Warum hat deine Mutter nicht versucht, das Sorgerecht für dich zu bekommen? Hat sie zunächst auch gehabt. Aber mein Vater hatte natürlich, oder ich, ja wie auch immer, Besuchsrecht. Und ich bin dann so zum kleinen Tyrann für meine Mutter geworden. Ich habe gesagt, ich ziehe dann sowieso zu meinem Vater, sobald ich kann. Achso, du wolltest gar nicht bei der Mutter bleiben? Ich weiß nicht. Damals nicht, nein. Mhm. Kannst du dir das heute erklären, warum du das damals nicht wolltest? Du warst 6 Jahre alt, ne, sagst du? Ja. Da hat man ja schon so Erinnerungen, wie man so drauf war mit 6. Ja, ich weiß, ich wusste nicht, was ich wollte, aber ich wusste, dass ich nicht meine Mutter wollte. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch, du warst ja auch einem Chaos ausgesetzt. Absolut. Und insofern hat das... Ich stand zwischen den beiden und... Ja. Du bist das einzige Kind? Ja. Du bist das einzige Kind. Mhm. Das war die einzige Familie, meine Mutter, mein Vater und ich. Ich höre jetzt so daraus, dass dein Herz sehr deiner Mutter zugeneigt ist. Auf jeden Fall. Und das Verhältnis ist mittlerweile sehr gut? Ja, also wir telefonieren regelmäßig, wir unternehmen ungefähr einmal die Woche was zusammen. Und ja. Das ist wieder sehr gut, ja. Mhm. Wie oft siehst du deinen Vater? Einmal im Monat. Also ich wohne seit anderthalb Jahren ungefähr hier. Er ist noch nie länger als vielleicht 5 Minuten da gewesen. Er hat noch nie hier gesessen und irgendwas mit mir getrunken oder gegessen. Also er kommt und er geht sofort wieder. Und, ja. Wie stark hat sich denn nun bis heute die Alkoholerkrankung entwickelt? Ist er noch fähig zu arbeiten? Ja, also es ist... er hat eine Entgiftung gemacht in 2001, auf Druck seines Arbeitgebers. Er hatte da die letzte Abmahnung und die letzte Chance, weil ich zum Personaler gegangen bin. Mhm. Er hat die Entgiftung gemacht, keine Therapie hinterher und inzwischen trinkt er wieder. Er war zwischendurch ungefähr 3 Jahre trocken. Wie alt ist er? 62. Ja. Würdest du sagen, wenn der Mann wirklich ganz vom Alkohol weg wäre, dann wäre das ein anderer Mensch und er wäre dir näher? Ja, auf jeden Fall. Er ist ein herzensguter Mensch. Mhm. Er ist loyal, er ist intelligent, ich liebe ihn absolut. Dann finde ich, Caroline, dass du deinem Vater diese für ihn auch bittere Wahrheit wirklich zumuten kannst. Das wäre das Ende unserer Beziehung. Ja. Also ich habe in meiner Wohnung inzwischen Dinge, die meine Mutter wegwerfen wollte, weil sie die letzten Erinnerungsstücke an ihn waren, an die Zeit. Bevor er kommt, verstecke ich sie. Das geht nicht. Ich weiß. Und das geht nicht auf Dauer. Ich werde mich irgendwann verplappern. Ja, nee. Ich finde auch, wenn du das mit der klaren Ansage machst, dass du ihn liebst und dass du ihn, so wie du es gerade zu mir gesagt hast, dass du ihn eigentlich als sehr gutherzigen Menschen siehst. Er würde gehen und das wäre das Letzte, was ich je von ihm gesehen hätte. Und er würde sich wirklich in dem Augenblick umbringen. Sie ist für ihn das Allerletzte. Sie ist für ihn die Ratte, sie ist für ihn... Er würde sich umbringen, die Sorge hast du? Ja, er hat, also illegalerweise, aber das ist ja jetzt egal, hat er ein Gewehr, nicht als Pazifist oder so, aber er würde das gegen sich selber auf jeden Fall richten in dem Augenblick. Hm. Da stehst du aber in der Zwickmühle. Allerdings. Mann. Also, er hat kein gar nichts mehr. Das gibt er auch zu, keine Kontakte sozialer Art, weil er alle Leute vergrault hat. Ich hatte gerade so die Hoffnung, dass vielleicht das wäre eine fulminante Erschütterung seines Lebens, wenn die Tochter sagt, ich habe mit der Mutter wieder Kontakt, ich will auch mit dir Kontakt haben, aber ich will, dass du nicht mehr trinkst, dass du in eine Entgiftung nochmal gehst, dass ihn das vielleicht so wachrüttelt, dass er nochmal die Kurve kriegt. Du meinst nicht? Nein. Du meinst, das würde ihm den Todesstoß versetzen? Ja. Ja. Absolut. Das würde einhergehen dann mit Schuldgefühlen deinerseits. Ich bin schuld an dem Tod meines Vaters. Sicher. Sprichst du mit deiner Mutter darüber? Ja, aber... Was sagt sie? Sie sagt, er macht dich fertig. Er hat dich in die Magersucht getrieben. Du darfst keinen Kontakt mit ihm haben. Mhm. Aber das kann ich nicht. Er ist mein Vater und ich liebe ihn. Er hat mich alleine großgezogen. Und wenn du er einfach... hat er gut gemacht, trotz seiner Krankheit. Mhm. Er hat mich durch die Schulen geschickt. Er hat mir ein Studium im Ausland ermöglicht. Mhm. Und ja, verdammt guten Start ins Leben, würde ich sagen. Dieser Kontakt, der zwischen euch besteht, der ist ja nicht so doll, wie du ihn gerade beschrieben hast. Kommt der immer aufgrund seiner Initiative zustande oder... In 90% der Fälle, ja. Von seiner Seite aus? Er kommt dann? Er ruft mich inzwischen fast jeden Tag an. Mhm. Wie gesagt, das Verhältnis ist wieder ein bisschen besser. Mhm. Auf der einen Seite sagt er mir zwar, ich kann nicht schlafen, deinetwegen, und ich bin krank, deinetwegen, und so. Aber auf der anderen Seite sagt er auch, hat er mir vor 2 Tagen zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, egal was du machst, ich bin immer für dich da. Aber er sagt gleichzeitig, ich bin krank, deinetwegen. Das ist ja eine unglaubliche Bürde, die er dir da auf... Er ist aber nicht er krank. Er meint es nicht so. Ja, das ist ja egal. So. Ja, aber wie du es gerade schon gesagt hast, es ist völlig egal, ob er es meint oder nicht meint. Er sagt es so. Ja, und sagt es auch. Ich überlege gerade, was das für eine Auswirkung auf einen Menschen hat, wenn man das permanent gehört hört, da ist ein Vater schwerst alkoholkrank und der sagt, ich bin wegen dir krank. Das ist ganz schlimm. Domian, du wirst lachen. Ich habe einen Psychologen gebraucht, um überhaupt zu begreifen, dass das eine Entwertung ist. Mhm. Ja, du gehst noch viel zu großherzig mit deinem Vater um, finde ich. Ich finde, dass du viel radikaler mit ihm umgehen solltest. Allerdings, jetzt kommt mein dickes Allerdings, bin ich jetzt auch wieder vorsichtig, wenn du so hundertprozentig sagst, der bringt sich um. Bist du wirklich so sicher, dass er das täte? Oder ist das auch so etwas, was er dir eingeimpft hat, wo er dich letztendlich wieder mit instrumentalisieren kann? Ich bin mir relativ sicher, dass er es täte. Denn aller gesunder Menschenverstand würde jetzt sagen, das geht nicht. Du bist in einer Gefangenschaft. Das bin ich auf jeden Fall. Du bist in einer absoluten Gefangenschaft, auch wenn er dir Gutes getan hat, aber letztendlich tut er dir Schlechtes. Und du kannst ja nicht deine Mutter verleugnen, das geht ja auch nicht. Nein, aber ich bin mir relativ sicher, dass er es täte. Mhm. Bist du bei einem Psychologen zurzeit? Das klingt jetzt auch wieder blöd, aber mein Vater versucht gerade eine Betreuung für mich einzurichten. Also eine Betreuung? Ja, also. Warum? Medizinisch. Ja, eben damit ich zum Psychologen gehe. Ja. Allerdings, wie gesagt, er hat mich, oder ja, das klingt jetzt vielleicht auch wieder blöd, er hat mich in die Magersucht getrieben. Deswegen. Weswegen? Ja, wie gesagt, das ist immer absolut ambivalent, immer zwiespältig. Ich habe es gerade so verstanden, dass die Magersucht überwunden ist. Die ist gar nicht überwunden. Doch, die ist eigentlich überwunden. Deswegen hat er da auch relativ wenig Chancen. Ich hatte vorgestern das Gespräch mit dem Psychologen, der also für das Gericht das Urteil oder das Gutachten schreiben soll, der auch sagt, eigentlich ist das jetzt schwachsinnig, weil es hätte früher kommen sollen oder so, aber jetzt sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Für das Gericht, das Gutachten, was für ein Gutachten? Ja, darüber, ob ich eben eine Betreuung brauche oder nicht. Hm. Jetzt wird es ganz kompliziert. Ich dachte, dass du eine selbstständige Frau bist, die ein Studium absolviert hat und im Berufsleben steht. Und da kommt ja, der das ist auch so. Das ist so. Und dann kommt der Vater mit Gericht und so und eine Betreuung. Ja. Caroline, das möchte ich jetzt nicht leichtfertig hier besprechen. Dafür ist mir das zu schwierig und ich möchte nicht, dass was Falsches geschieht nach unserem Gespräch. Ja. Deswegen will ich, dass wir jetzt im Anschluss an unser Gespräch im Hintergrund, dass wir weitersprechen. Ja, Die grobe Linie, glaube ich, habe ich dir gesagt. Aber ich glaube, dass du das sicherlich dann auch in Begleitung... Ja, ich weiß, dass ich es meinem Vater sagen muss, dass es irgendwann so oder so rauskommt und dass es schlimmer ist, wenn es irgendwie anders rauskommt, als dass ich es wirklich face-to-face sozusagen sage. Aber es wäre natürlich gut, wenn du jemanden an deiner Seite hättest, auch jemanden Professionellen, der die ganze Sache sehr ausführlich kennt und das einzuschätzen vermag, damit man verantwortungsbewusst damit umgeht. Ja. Deshalb möchte ich jetzt dich bitten aufzulegen und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Okay. So würde ich es gerne vorschlagen, Caroline. Ja? Ja. Dann du alles Gute. Ich danke dir für deine Unterstützung. Alles Gute und bis gleich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Sabrina. Sabrina ist 21 und jetzt mein Gast hier in der Sendung. Sabrina. Hallo. Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen. Was möchtest du eventuell deinen Eltern sagen? Ja, also es ist so, ich habe so ein Angebot bekommen übers Internet. Und als Domina zu arbeiten. Mhm. Und ich habe im Moment einen Haufen Schulden und weiß halt nicht so, wie ich das bezahlen soll alles. Ich bekomme im Moment nur Hartz IV und... Wie hoch sind die Schulden? Ja, so 6.000 Euro, vielleicht schon 7.000. Ja, wie sind die entstanden? Ja, durch unüberlegte Handyverträge und... Sabine, gehst du irgendwie noch ein bisschen näher ans Telefon? Ja, ja. Besser? Ja. Ja, und durch Handyverträge und ja, halt so ein Kram halt, was man halt macht, wenn man gerade 18 wird. Ja, dann noch eine Bitte, könntest du den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz abschalten? Ich bin in der Küche, ich habe eigentlich hier gar keinen... Achso, ich höre irgendwie so ein Echo im Hintergrund, na okay. Ja, das ist mein Telefon. Mhm. Okay, also durch solche Kleinkram sind diese 6.000 Euro entstanden. Ja, war dann eine Handyrechnung von 600, 700 Euro, dann konnte ich nicht bezahlen, dann kam Zinsen und alles dabei. Und hast du eine Ausbildung? Bitte? Hast du eine Ausbildung? Nee, leider nicht. Einen Schulabschluss? Ja, klar. Welchen? Realschule. Realschule. Mhm. Ja. Und jetzt hast du ein Angebot aus dem, wie kriegt man einfach ein Angebot aus dem Internet für eine Domina? Wie geht das? Ja, das kam, ich bin über so eine Seite gestolpert und da stand dann drauf, viel Geld verdienen in kurzer Zeit und so weiter. Und dann bin ich da drauf gegangen und habe mich dann mit einem in Kontakt gesetzt und der hat mir dann halt eine E-Mail geschickt und wenn ich möchte, kann ich mich doch bewerben und vorbeikommen, dann könnte ich mir das Ganze angucken und könnte dann halt als Domina arbeiten. Warst du schon da? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich überlege, im Moment dahin zu gehen. Bist du denn so diesbezüglich so gestrickt, dass du als Domina arbeiten könntest? Ich weiß es nicht. Ach so, du bist gar nicht... ich bin mir gar nicht sicher und ich weiß nicht. Normalerweise rede ich über alles mit meiner Mutter. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll. Die wird mir den Kopf abreißen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Sabrina, auch zu Recht. Sage ich jetzt mal ganz spontan zu dir. Ich sag's zu dir auch. Lass die Finger davon. Ja. Ich glaube, mit diesen 6.000 Euro hast du schon genug Probleme an der Backe. Ja. Wenn du da jetzt auf so ein komisches, dubioses Angebot, schnelles Geld verdienen und einfach und so, das ist alles Lug und Betrug. So, ja. Und jetzt gehst du dann eventuell, du gehst in die Prostitution hinein und machst etwas, was dir wahrscheinlich absolut widerwärtig ist und dir widerstrebt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Gesamtsituation für dich, die ist ja seelisch im Moment auch nicht so dolle. Nee, dass die dann noch schlimmer wird. Ja. 6.000 Euro ist eine Stange Geld, aber es ist auch nicht der Weltuntergang. Das heißt, du solltest vielleicht deine Energie in eine ganz andere Richtung setzen, nämlich du bist erst 21, dass du doch noch eine Ausbildung bekommst. Hm. Was machst du den ganzen Tag? Ja, im Moment nicht viel. Ja, ist doch kein Leben. Nee, definitiv nicht. Für eine 21-jährige junge Frau. Hast du einen Freund? Ja, nicht mehr. Nicht mehr. Hast du Freundinnen? Ja, klar. Ja. Und eine davon hat halt als Prostituierte gearbeitet und hat halt damals gesagt, ihr hätte nichts Besseres passieren können, die wäre so schnell aus allem draußen gewesen und so. Und ja, das sind immer so die Geschichten, die man hört. Und dann, was ich hier schon Geschichten gehört habe von Mädels, die es dann gemacht haben und die sich wirklich hundeelend fühlen danach. Es gibt nur wenige Frauen, die das wirklich locker, flockig so als Job auch hinkriegen. Das gibt es, aber das ist wirklich eher selten, ist meine Erfahrung und mein Eindruck. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt auch noch, du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, eigentlich ein sehr gutes. Ja, das ist ja hoch einzuschätzen. Wenn du ihr jetzt da eine geheime Welt vorenthältst, das heißt, dann entfernt sich dieser Kontakt auch noch, der für dich vielleicht sehr wichtig ist, zu deiner Mutter. Dann musst du sie belügen und betrügen. Das heißt, da kommt irgendwie Geld und du tischt ihr dann irgendwelche Lügengeschichten auf. Das ist doch alles nicht in Ordnung. Nee, definitiv nicht. Was waren denn so bisher, so abgesehen von dieser Überlegung, so sonst deine Pläne, wie du dein Leben weitergestalten sollst oder also willst? Meine Pläne waren eigentlich so, dass ich meine Ausbildung mache als Restaurantfachfrau. Ja. Und dann das Restaurant von meinen Großeltern übernehme. Ach so, da gibt es sogar ein Restaurant mit den Großeltern. Ja, ja. Mhm. Aber da ich damals meine Lehre abgebrochen habe, weil ich schwanger wurde, und dann wollten die mit mir nichts mehr zu tun haben. Und ja. Ja, hast du das Kind? Nee, das Kind habe ich verloren. Mhm. Weißt du, Sabrina, das ist eine Niederlage, dass deine Großeltern sich so verhalten haben. Ja. Aber das ist kein Grund, dass man sich selbst das eigene Leben für das ganze Leben lang blockiert dadurch. Ja. Das war eine Niederlage, aber dann musst du dich jetzt aufrappeln und denken, Mensch, ich hab Interesse an dieser Branche, an dem Bereich Restaurant, Gaststätte. Mach einen neuen Versuch, geh neu rein. Mach es auf solidem Boden für dich. Ja. Das wird besser sein. Es wird für dich besser sein und ich glaube, dass es auch für dich ein größeres Erfolgserlebnis ist und dass du stolzer sein könntest auf so einen Weg, als wenn du jetzt diese merkwürdige Geschichte da anfängst. Ja, das stimmt schon. Also, ich habe dir klar meine Meinung gesagt, Sabrina. Ich würde dir wirklich sehr, sehr wünschen von Herzen, dass du wieder eine Ausbildung kriegst und dass das vorangeht. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Guten Abend noch. Dankeschön, tschüss. So, liebe Leute, das war unsere Sendung Wie sage ich es meinen Eltern? In der Technik war Volker Thake. Wir sind morgens Freitag, natürlich wieder hier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Und dann wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter unserer Eine kostenfreie Nummer 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.